Erster, wir sind von den Leuten weggegangen. Wir sind mit dem Schiff nach KOS gefahren. Am nächsten Tag waren wir in Rhodos. Dann sind wir nach Patara gefahren. Zweiter, in Patara haben wir ein Schiff gefunden. Das Schiff ist nach Phönizien gefahren. Wir sind auf das Schiff gegangen und weggefahren. Dritter, wir haben Zypern gesehen. Wir sind weiter nach Syrien gefahren. Wir sind in Tyros angekommen. Das Schiff musste dort Sachen abladen. Vierter, wir haben die Freunde von Jesus gesucht. Wir waren 7 Tage dort. Die Freunde haben Paulus gesagt, geh nicht nach Jerusalem. Sie wussten das durch den Heiligen Geist. Fünfter, wir waren fertig. Wir sind weggegangen. Alle Leute sind mit uns gegangen, auch Frauen und Kinder. Sie haben uns bis vor die Stadt begleitet. Wir haben am Strand gebetet. Sechster, dann haben wir uns umarmt. Wir sind auf das Schiff gegangen. Die anderen Leute sind nach Hause gegangen. Siebter, wir sind von Tyros weggefahren. Wir sind nach Ptolemais gekommen. Wir haben die Freunde von Jesus begrüßt. Wir waren einen Tag bei ihnen. Achter, am nächsten Tag sind wir nach Caesarea gegangen. Wir sind zu Philippus gegangen. Philippus war ein Helfer und einer von den 7 Männern. Wir waren bei ihm zu Hause. Neunter, Philippus hatte 4 Töchter. Sie waren noch Jungfrau und konnten Gottes Botschaft sagen. Zehnter, wir waren schon viele Tage dort. Dann kam ein Prophet. Er kam von Judä. Er hieß Agabus. Elfter, Agabus nahm den Gürtel von Paulus. Er band seine eigenen Hände und Füße damit fest. Dann sagte er, der Heilige Geist sagt, die Juden in Jerusalem werden den Mann, dem dieser Gürtel gehört, auch so fesseln. Sie werden ihn den Römern geben. Zwölfter, wir haben das gehört. Wir und die Leute dort haben Paulus gebeten, geh nicht nach Jerusalem. 13. Paulus hat geantwortet, warum weint ihr? Ihr macht mich traurig. Ich bin bereit, in Jerusalem gefesselt zu werden. Ich bin sogar bereit, dort für Jesus zu sterben. 14. Paulus hat nicht auf uns gehört. Dann haben wir nichts mehr gesagt. Wir haben gesagt, Gottes Wille soll geschehen. 15. Nach diesen Tagen haben wir uns bereit gemacht. Wir sind nach Jerusalem gegangen. 16. Einige Freunde von Jesus aus Caesarea sind mit uns gegangen. Sie haben uns zu einem Mann gebracht. Er hieß Mnasen. Er kam aus Zypern und war schon lange ein Freund von Jesus. 17. Wir sind in Jerusalem angekommen. Die Freunde von Jesus haben sich sehr gefreut, uns zu sehen. 18. Am nächsten Tag ist Paulus mit uns zu Jakobus gegangen. Alle Ältesten waren auch da. 19. Paulus hat sie begrüßt. Er hat ihnen alles erzählt. Er hat erzählt, was Gott bei den anderen Völkern gemacht hat. Er hat das durch seine Arbeit gemacht. 20. Die Ältesten haben das gehört. Sie haben Gott gelobt. Sie haben zu Paulus gesagt, Bruder, du siehst, wie viele Juden jetzt an Jesus glauben. Alle halten sich sehr genau an das Gesetz. 21. Sie haben gehört, dass du den Juden in anderen Ländern sagst, hört nicht mehr auf Mose. Beschneidet eure Kinder nicht. Haltet euch nicht an die alten Regeln. 22. Was sollen wir jetzt tun? Die Leute werden hören, dass du gekommen bist. 23. Darum mach das, was wir dir sagen. Hier sind 4 Männer. Sie haben ein besonderes Versprechen gemacht. 24. Nimm die Männer mit. Reinige dich mit ihnen. Bezahle für sie, damit sie ihre Haare schneiden können. Dann werden alle sehen, dass die Geschichten über dich nicht stimmen. Sie werden sehen, dass auch du dich an das Gesetz hältst. 25. Wir haben den anderen Völkern, die an Jesus glauben, schon gesagt, esst kein Fleisch, das den Göttern gegeben wurde. Esst kein Blut. Esst kein Fleisch von Tieren, die erstickt wurden. Lebt nicht in Sünde. 26. Am nächsten Tag nahm Paulus die Männer mit. Er reinigte sich mit ihnen. Dann ging er in den Tempel. Er sagte, wann die Zeit der Reinigung vorbei ist. Dann musste jeder ein Opfer bringen. 27. Die 7 Tage waren fast vorbei. Da sahen Juden aus Asien Paulus im Tempel. Sie machten alle Leute wütend. Sie packten Paulus. 28. Sie riefen, helft uns, ihr Israeliten. Das ist der Mann, der überall gegen unser Volk, gegen unser Gesetz und gegen diesen Tempel redet. Er hat sogar Griechen in den Tempel gebracht. Er hat diesen heiligen Ort unrein gemacht. 29. Die Juden hatten vorher Trophimus aus Ephesus mit Paulus in der Stadt gesehen. Sie dachten, Paulus hat ihn mit in den Tempel gebracht. 30. Die ganze Stadt war in Aufruhr. Die Leute liefen zusammen. Sie packten Paulus und zogen ihn aus dem Tempel. Sofort wurden die Türen zugemacht. 31. Die Leute wollten Paulus töten. Da kam die Nachricht zum Hauptmann der Soldaten, in Jerusalem ist großer Aufruhr. 32. Der Hauptmann nahm sofort Soldaten und Offiziere mit. Er lief zu den Leuten. Die Leute sahen den Hauptmann und die Soldaten. Da hörten sie auf, Paulus zu schlagen. 33. Der Hauptmann ging zu Paulus. Er nahm ihn fest. Er ließ ihn mit 2 Ketten fesseln. Dann fragte er, wer bist du? Was hast du getan? 34. Die Leute riefen alle durcheinander. Der Hauptmann konnte nichts genau verstehen. Darum ließ er Paulus in die Burg bringen. 35. Paulus war auf der Treppe. Die Soldaten mussten ihn tragen, weil so viele Leute da waren. 36. Die Leute liefen hinterher und schrien, Weg mit ihm! 37. Paulus sollte in die Burg gebracht werden. Da sagte er zum Hauptmann, darf ich dir etwas sagen? Der Hauptmann antwortete, du sprichst Griechisch? 38. Bist du nicht der Mann aus Ägypten? Er hat vor kurzem 4000 Männer mitgenommen und ist mit ihnen in die Wüste gegangen. 39. Paulus sagte, ich bin ein Jude. Ich komme aus Tarsus in Zilizien. Das ist eine wichtige Stadt. Bitte erlaube mir, zu den Leuten zu reden. 40. Der Hauptmann erlaubte es. Paulus stellte sich auf die Treppe. Er winkte den Leuten mit der Hand. Es wurde ganz still. Dann redete er sie auf Hebräisch an.